Nur wer aufgibt, scheitert wirklich. Alles andere dient nur dem Sammeln von Informationen. Es steckt kein großes Geheimnis dahinter. Wenn Sie etwas unbedingt wollen und beschließen, dass Sie es erreichen werden, klappt das auch. Das haben Sie in der Vergangenheit auch schon geschafft. Sie haben abgenommen, den Job bekommen, das Haus gekauft, eine schlechte Gewohnheit abgelegt, Sport getrieben, jemanden um ein Rendezvous gebeten, viel Geld für Erste-Reihe-Tickets ausgegeben, Ihren Pony herauswachsen lassen. Sie müssen sich nur daran erinnern, dass das bei jedem Ziel funktioniert. Auch bei denen, die Sie momentan für unerreichbar halten. Es gibt genügend Menschen auf der Welt, die ein Leben führen, von dem Sie nur träumen. Und viele von denen sind weit weniger toll und talentiert als Sie. Der Schlüssel zu Ihrem Erfolg liegt darin, dass Sie beschlossen haben, alles zu geben. Sie weigerten sich, weiter auf Ihre ewig gleichen Ausreden zu hören, veränderten Ihre üblen Gewohnheiten und machten sich an die Arbeit. So gelingt Ihnen das auch. Erstens, der Wille zählt. Hinter Ihrer Entscheidung muss ein 10 Tonnen schwerer Gorilla namens Entschlossenheit stehen. Ansonsten kneifen Sie, sobald es schwierig wird. Das ist wie bei den Leuten, die versuchen, per Hypnose mit dem Rauchen aufzuhören, obwohl sie es eigentlich gar nicht wollen. Oder die abnehmen wollen. Pizza aber viel verlockender finden, als den Gedanken, die eigenen Füße sehen zu können. Es klappt einfach nicht. Vor ein paar Monaten habe ich mich zu einem Yogakurs geschleppt, der eine ganze Woche dauerte, obwohl ich keine Lust auf ihn hatte. Ich bezahlte, setzte mich auf meine Matte und war selbst überrascht, dass meine Hand in die Höhe schoss, als die Yogalehrerin fragte, ob irgendjemand unter körperlichen Einschränkungen leide, von denen sie wissen sollte. Dann hörte ich mich selbst sagen, dass mir gerade erst der Gips von meinem gebrochenen Ellbogen abgenommen worden sei und ich es vorsichtig angehen lassen müsste. Ich bin ein erwachsener Mensch. Ich habe viel zu tun. Ich hatte Geld für diesen Kurs ausgegeben und dann gelogen, um nicht teilnehmen zu müssen. Mein Arm war zwar tatsächlich eingegipst gewesen, doch das lag schon 8 Monate zurück. Ich verbrachte den Großteil der Yoga-Woche damit, auf meiner Matte zu dösen oder eine schmerzverzerrte Grimasse zu ziehen, wenn die Lehrerin zu mir herübersah, während ich halbherzig den herabschauenden Hund machte. Es war lächerlich. Um die erheblichen Hindernisse auf dem Weg zum Ziel zu überwinden, reicht es nicht, einfach wollen zu wollen. Sie müssen vor lauter Begeisterung über das, was Sie anstreben, ganz aus dem Häuschen sein und sich darauf stürzen wie ein Pitbull. Das schaffen Sie nur, wenn Sie sich ganz ehrlich eingestehen, was Sie wirklich wollen und nicht, was Sie eigentlich irgendwie tun sollten. Zweitens. Werden Sie ein Entscheider. Sich zu entscheiden heißt, etwas auszuschließen. Kein Wunder, dass es so viele Leute nervös macht. Die Angst davor, eine falsche Entscheidung zu treffen, ist so mächtig, dass manch einer a. sich gelähmt vor Selbstzweifeln und Panik hin und her wiegt und schließlich eine Entscheidung trifft, die er dann ständig wieder über den Haufen wirft. Oder b. überhastet entscheidet, ohne nachzudenken und die eigenen Gefühle zu befragen, um der unbequemen Situation möglichst schnell zu entkommen. Oder c. gar nichts tut, beziehungsweise versucht, alles gleichzeitig zu machen, weil er Angst davor hat, etwas zu verpassen, wenn er sich für eine von 2 Möglichkeiten entscheidet. Beides übrigens exzellente Methoden, sich alles entgehen zu lassen. Im Grunde entscheidet er sich dafür, sich nie zu entscheiden, um nicht die falsche Entscheidung zu treffen. Herzlichen Glückwunsch! Entscheidungen bedeuten Freiheit. Unentschiedenheit? Folter. Sich nicht entscheiden zu können, ist einer der beliebtesten Tricks, innerhalb der eigenen Grenzen zu bleiben, was sich sicher und vertraut anfühlt. Deshalb gehört es zu den charakteristischen Merkmalen erfolgreicher Menschen, Entscheidungen schnell treffen zu können und sie später langsam zu modifizieren. Schnell bedeutet dabei allerdings nicht, dass sie in dem Augenblick, in dem ein Beschluss ansteht, genau wissen müssen, was zu tun ist. Auch wenn es Menschen gibt, die das können. Es bedeutet vielmehr, sich der Frage direkt zu stellen und einen Entscheidungsprozess einzuleiten. Wie auch immer dieser aussehen mag. eine Nacht darüber schlafen, eine Pro- und Kontraliste anlegen, sich in die Sache einfühlen und so weiter. Wenn Sie zu den Schwankern oder Entscheidungsvermeidern gehören, können Sie den entsprechenden Muskel gut mit Kleinigkeiten trainieren. Zwingen Sie sich dazu, in Restaurants in weniger als 30 Sekunden ein Gericht von der Karte auszusuchen. Sobald Sie eine Wahl getroffen haben, dürfen Sie sich nicht mehr umentscheiden. Gestehen Sie sich maximal 20 Minuten zu, um im Internet nach einer Knoblauchpresse zu suchen und sie dann direkt zu bestellen. Nehmen Sie im Supermarkt nach spätestens 10 Sekunden ein Produkt aus dem Regal. Gewöhnen Sie sich ab, wie ein Reh im Scheinwerferlicht zu erstarren. Wenn Sie Dinge überdenken oder eine Nacht darüber schlafen müssen, setzen Sie sich eine Frist. Lassen Sie nicht offen, wann die Entscheidung fallen muss. Sonst wachen Sie 40 Jahre später auf und wissen endlich, was zu tun ist, nur um festzustellen, dass die Gelegenheit längst verstrichen ist. Achten Sie darauf, wie lange Sie brauchen, sich zu entscheiden. Eine Nacht? Eine Woche? Einen Monat? Verlangen Sie von sich, nach Ablauf dieses Zeitraums einen Beschluss gefasst zu haben.